And good morning, friend. Und guten Morgen, Freunde. Don't you desire intimacy after all we've talked the last few days? Sehnst du dich nicht nach Intimität, nach allem, worüber wir die letzten Tage gesprochen haben? Look at verse 16. Schau dir Vers 16 an. Guys, this one verse has guided me over so many years. Dieser eine Vers hat mich so viele Jahre lang geleitet. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. You did not choose me, but I've chosen you. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. And I've commissioned you. Und euch beauftragt. To go into the world to bear fruit. In die Welt zu gehen und Frucht zu bringen. This thing became a revelation to me when I was a young preacher. Das wurde eine Offenbarung für mich, als ich ein junger Prediger war. And I have, you have no idea how many times I've used this. Und du hast keine Ahnung, wie oft ich das angewandt habe. You have not chosen me, Jesus said. Ihr habt nicht mich erwählt, sagte Jesus. You know, we think that we chose Jesus as our savior. Wir denken, dass wir Jesus als unseren Retter gewählt haben. But in reality, it's not really true. Aber das ist in Wirklichkeit nicht ganz wahr. We have accepted him as our savior. Wir haben ihn als unseren Retter angenommen. He's the one who's chosen us. Aber er ist es, der uns auserwählt hat. Before the foundation of the world, we've been chosen in him. Vor Grundlegung der Welt wurden wir in ihm erwählt. Do you know what I did many times when I was had to face a difficult task? Weißt du, was ich oft gemacht habe, wenn ich einer schwierigen Aufgabe gegenüberstand? You know, some difficult thing in serving Jesus, or I had to preach in a complicated situation, or go to prison and minister there. Also schwierige Situationen im Dienst, schwierige Umstände, wo ich predigen sollte oder im Gefängnis zu dienen. Do you know what I did when I felt I am not capable and I was overwhelmed by the burden? Weißt du, was ich tat, als ich mich unfähig fühlte oder von der Last überwältigt war? Or even when we started EPS. Yes, I felt really overwhelmed actually. Oder auch, als wir mit der EPS starteten, da fühlte ich mich ehrlich gesagt sehr überfordert. I just quietly within my heart quoted this verse. Dann zitierte ich einfach still in meinem Herzen diesen Vers. I must have quoted it thousands of times back to Jesus. Ich muss ihn tausende Male vor Jesus zitiert haben. I said this. Ich sagte, Jesus, I feel overwhelmed. Jesus, ich fühle mich überfordert. I feel challenged. Ich fühle mich herausgefordert. I feel this task is bigger than me. Diese Aufgabe scheint größer zu sein als ich. You know, a good close friend wants you to be very honest and let him know how you feel. Weißt du, ein guter enger Freund möchte, dass du sehr ehrlich bist und ihn wissen lässt, wie du dich fühlst. So I did. Also tat ich das. Also Jesus, this is how I feel. Ich sagte, Jesus, so fühle ich mich. And then immediately I said this. Und dann sagte ich sofort, but I'm so glad that I did not choose you. Aber ich bin so froh, dass nicht ich dich erwählt habe. I never chose serving you. Ich habe nie beschlossen, dir zu dienen. You chose me to serve you. Du hast mich erwählt, dir zu dienen. I never chose to be a teacher and a prophet. You chose me. Ich habe nicht beschlossen, ein Lehrer und Prophet zu sein. Du hast dich für mich entschieden. I never made these choices. You made the choice. Ich habe diese Entscheidungen nie getroffen, sondern du. And then I said this. Dann sagte ich, you have chosen me and commissioned me to be fruitful, so I thank you that today I will be fruitful. Du hast mich erwählt und beauftragt, Frucht zu bringen. Also danke ich dir, dass ich heute Frucht bringen werde. So for many, many decades until today, when I face a difficult challenge, wenn ich einer schwierigen Aufgabe gegenüberstehe, durch die letzten Jahrzehnte und bis heute, I calm my heart, dann bringe ich mein Herz zur Ruhe, and I'm very honest and real with the Lord, bin sehr ehrlich und aufrichtig mit dem Herrn, and then I say, thank you that you have chosen me to be fruitful, therefore I will be fruitful. Und dann sage ich, danke, dass du mich erwählt hast, Frucht zu bringen, also werde ich das tun. Think about this huge burden that goes off your chest. Überleg mal, welch große Last dir von den Schultern fällt. When your heart really believes that you actually have been chosen to be fruitful. Wenn dein Herz wirklich glaubt, dass du tatsächlich erwählt wurdest, um Frucht zu bringen. Now you can feel overwhelmed. Jetzt kannst du dich überfordert fühlen. You can feel that the task is bigger than you. Du kannst dich so fühlen, als wäre die Aufgabe zu groß für dich. You can feel that this is over, way over your own capacity. Du kannst dich so fühlen, als würde es deine Kapazität übersteigen. These feelings are okay. Diese Gefühle sind okay. As long as you immediately say, thank you though that you have chosen me and therefore I believe I will be fruitful. Solange du sofort sagst, Danke, dass du mich erwählt hast und deshalb glaube ich, dass ich fruchtbar sein werde. You see, I have understood that a huge part of the fruitfulness of a ministry has to do with He has chosen me. Ich habe begriffen, dass ein großer Teil dessen, wie viel Frucht ich bringe, davon abhängt, dass er mich erwählt hat. He initiated all of that. Er hat all das initiiert. And you know, once you understand this, it takes all the pressure off your life. Sobald du das verstehst, nimmt das all den Druck von deinem Leben. Because if he has chosen me to be fruitful, don't you think that fruitful is part of the equation? Denn wenn er dich erwählt hat, um Frucht zu bringen, denkst du nicht, dass Fruchtbarkeit dann Teil der Gleichung ist? I mean, how would God say, I've chosen you to be fruitful, but I'm not going to let you become fruitful? Wie könnte Gott sagen, ich habe dich dazu erwählt, Frucht zu bringen, aber ich lasse dich nicht fruchtbar sein? It doesn't even make sense. Das macht doch keinen Sinn. How would it make sense that God chose you to be fruitful, but then he says, I'm sorry, you have too many weaknesses? Wie könnte Gott dich erwählen, Frucht zu bringen und dann sagen, tut mir leid, du hast zu viele Schwächen? The moment he chose you to be fruitful, he knew all your weaknesses, all your mistakes and every failure. In dem Moment, als er dich erwählte, kannte er alle deine Schwächen, all deine Fehler und all dein Versagen. There is nothing a surprise anymore to him, and yet he has already chosen you to be fruitful. Nichts kann ihn mehr überraschen, und doch hat er dich erwählt, um fruchtbar zu sein. So you have to let faith rise in your heart that you have been chosen to be fruitful. Du musst also Glaube in deinem Herzen heranwachsen lassen, dass du ausgewählt wurdest, um Frucht zu bringen. So go out into this world that you live in, but you're not part of. Also geh hinaus in diese Welt, in der du lebst, aber von der du nicht Teil bist. And make your heart aware that fruitfulness is the purpose of God for you. Und mache deinem Herzen bewusst, dass es Gottes Absicht für dich ist, Frucht zu bringen. And then he says, and your fruit will last, because whatever you ask of my Father for my sake, he will give it to you. Dann sagt er, und eure Frucht wird bleiben, denn was immer ihr von meinem Vater um meinetwillen erbittet, das wird er euch geben. You know, these two verses, verse 16 and verse 17, have so much power in it. Die Verse 16 und 17 tragen so viel Kraft in sich. You know, God does not want you to have fruit only tomorrow, but he wants you to have lasting and eternal fruit. Gott möchte nicht, dass du nur morgen fruchtbar bist, sondern dass du bleibende, ewige Frucht trägst. Once we trust him like this, all of the resources of the kingdom belong to us. Wenn wir lernen, ihm so zu vertrauen, gehören uns alle Ressourcen des Königreich Gottes. And then of course Jesus concludes this again with saying, this is my parting command, love one another deeply. Natürlich fasst Jesus alles mit den Worten zusammen, das ist also mein Abschiedsgebot, liebt einander innig. Listen, my friends. Hör zu, mein Freund. If you learn to be loved by him every day in practice and experience, wenn du lernst, dich jeden Tag praktisch und erlebbar von ihm lieben zu lassen, and if you learn to let this love flow wherever you go, und wenn du lernst, diese Liebe überall, wo du hingehst, fließen zu lassen, and if you come to a simple understanding that intimacy is key to Christian life, und wenn du zu dem einfachen Verständnis gelangst, dass Intimität der Schlüssel für ein Leben als Christ ist, and that God has planned nothing else for you but fruitfulness, and for this purpose all the resources of heaven are yours, und dass Gott nichts anderes für dich geplant hat als Fruchtbarkeit und dass dir dafür alle Ressourcen des Himmels gehören, how can your life not be the most amazing life? Wie kann dann dein Leben nicht absolut herrlich sein? It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. So Christian life is supposed to be joy, fun, fruitfulness, victory, intimacy. Das Christenleben sollte also Freude, Spaß, Fruchtbarkeit, Sieg und Intimität sein. Religion complicates everything. Jesus simplified everything. Religion verkompliziert alles. Jesus macht alles einfach. May this thought guide you throughout the day. Möge dieser Gedanke dich durch den Tag begleiten. See you tomorrow. Bis morgen.